Dialekten. Podcast in der Abstrakte. Suena. Der Biografie mit und von The Visions of Avignon. Hallo liebe Leute, hallo böse Leute, heute geht aber auch wirklich alles schief, von der Aussprache bis hin zum Tagesablauf. Das ist eine Extra-Episode, also der zweite Teil der sechsten Episode. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, denn ich habe das schon mal aufgenommen, ich habe es aber leider nicht richtig montiert. Also hattet ihr die sechste Episode quasi nochmal zur Hälfte zum Runterladen. Entschuldigung. Also worüber ich sprechen wollte, war, dass es gestern wirklich ein Scheißtag war. Ich habe meine Olympus kaputt gemacht, das mit den Zelten hat gar nicht geklappt wegen dem Sauwetter. Und als ich nach Hause kam, erfuhr ich was. Ein bekannter französischer Musiker, den ich wirklich, wirklich, wirklich, wirklich, wirklich gut finde, ist gestern gestorben. Also ein Bekannter, quasi Freund, ist an AIDS gestorben. Sein Name war Manu Solo, wird auch so geschrieben, also M-A-N-O-S-O-L-O für all die, die das ein bisschen googeln wollen. Und hier mal ein sehr bekanntes Lied von ihm. Das war's von mir heute früh, euer Ruben Vagabund. La barre est dure, tiens-la bien, tes deux reins. Ta victoire et ta mère, tout un monde englouti, un peu salé. Et le canal résonne, la glace sous la proue qui pleure et chémit comme tes deux pieds gelés, tiens-la bien. Déchire cette eau à grands coups d'hélice, ta victoire est si triste, tiens-la bien. Elle n'appartient qu'à toi comme le vent dans ton cou, comme ta sueur qui navigue entre ta peur et ton courage. Ta victoire est si vaine, si lointaine, lourde, trop lourde de glace et de graisse. Tiens-la bien, tiens-la bien, tiens-la bien. Tu oses toi-même y croire quand tu mens à tes deux mains qui pleurent ta victoire si froide. Planté dans la mousse, des parois d'écluse qui soient comme le désir d'en finir.